Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung ging diesmal an unsere Kollegen im Deutschlandfunk Kultur. In der Begründung der Jury der Akademie der Darstellenden Künste heißt es: Das Hörspiel Teure Schwalben von Irmgard Männer gestaltet die Geschichte der letzten Lebensphase einer 80 Jahre alten, an Demenz erkrankten Frau auf höchst innovative Weise. Die allmählichen Wandlungsprozesse, den schleichenden Verfall an Bewusstheit und die einerseits ängstlichen, bisweilen aber auch humorvoll offenen, ja affirmativ wirkenden Reaktionen der Umgebung auf diese Entwicklungen. Dem hält das Hörspiel, vorrangig dank der herausragenden Schauspielerin Irm Herrmann, Facetten von Komik und Humor entgegen. Gesellschaftliche Normen und Schranken fallen als Folge von Krankheit und Pflegeheimeinweisung. Dabei verwischen die Grenzen der Konventionen. Mit Bewunderung verfolgt man die spitzbübischen Eskapaden und makaberen Geschehnisse um Heimflucht und Zaunüberwindung, die zeigen, dass Demenz einen fast bewundernswerten Fantasieraum eröffnen kann. Unter der Regie von Heike Tauch beschreibt dieses Hörspiel die Neudefinition des Seins infolge einer Erkrankung, angereichert durch klug mutierte Erinnerungsfragmente und neu servierte Kindheitserinnerungen. Gunda, renn! Kind, so renn doch, Gunda! Warum rennst du denn nicht? Renn, Gunda! Als einziges Wesen weit und breit geht meine Mutter auf der kleinen Straße über die Felder, allem ausgesetzt. Tantine, hilf du mir! Beharrlich, Tantine, hartnäckig, bitte. Starrsinnig, setzen die dünnen Kinderbeine immer nur einen kleinen Schritt vor den anderen, bewältigen eine winzige Spanne des Wegs, während die Stromleitungen neben der Straße Funken speien und die hölzernen Masten in Flammen aufgehen, einer nach dem anderen. Und Gunda nicht rennen kann und auch nicht sprechen kann. Und Tante Tine, die Tantine, ein paar hundert Meter entfernt in der Tür des Bauernhauses steht und ihr die Hände entgegenstreckt. Und die Tante? Gundale. Gundale. Gunda, komm zu mir. Komm doch her, Mädel. Komm doch her, Mädel. Gunda, die rennen kann wie der Wind, rennt nicht. Teure Schwalben. Hörspiel von Irmgard Männer. Sie ist über 80. Von den vielen Menschen, die in ihrem Haus in der kleinen Stadt wohnten, ist nur sie übrig. Sie geht durch die aufgelassene Druckerei, den Laden, kontrolliert Heizungen, Stromzähler, Türen und Fenster. Geht durch Wohnungen ohne Möbel. Keiner mehr unterwegs. Vor dem Haus liegt der Platz im Schnee. Die Schaufenster des Juweliers und des Schuhladens leuchten, die der anderen Läden sind mit Schichten von Plakaten überklebt. Veranstaltungen, auch schon lang vorbei, bei denen Gunda nicht war. Er ist wieder da. Wer? Der Donner. Wieder da. Es ist Winter, Mama. Da gibt es keine Gewitter. Oh. Bei dir liegt doch Schnee, oder? Ja. Hilf mir. Hilf mir, Tantine. Aber ich... Oh! Oh! Hallo, Mama. Wie geht es dir heute? Oh, zwei Blitze. Einer haut ins Rübenfeld, der andere in die Stromleitung und reißt die Masten, reißt sie auseinander. Die bersten mit einem Schlag, einer nach dem anderen. Ein Krach und hell. Die Welt geht unter. Brennen wie Fackeln, brennen die. Oh. Oft hat sie erzählt, wie flink sie auf hohe Baumstämme klettern konnte. Wie wendig sie war. Hier, dann dort und gleich wieder woanders. Rennen können wie der Teufel. Hab sie alle besiegt. Da steht die Tantine, ein bisschen dick und weich, ungeschickt und schreit, hat Angst, wenn ich nur zu ihr hinkäme. Mama, es ist Winter. Es ist dunkel, alles ist still. Na, sag das nicht. Auf den Speicher rauf. Da sind doch Leitungen in der Wand. Wenn die einfrieren, nein, muss ich die Heizung aufdrehen, sonst geht alles kaputt. Papier ist ungeduldig. Wieder die Zeitung geklaut. Was ist da los, Menschenskinder? Das war wieder die. Ich muss früher aufstehen. Was will die überhaupt mit meiner Zeitung? Hat doch selber eine. Ich muss den Wecker stellen, früh, und die Austrägerin abpassen. Portemonnaie 1 in die Bratpfanne. Portemonnaie 2 zwischen Klopapierrollen. 3 in die Uhr, wie das kleine Geißlein. 4 oben auf die Gardinenleiste. Ha, ein Stückchen schaut vor. Die Portemonnaies, alle weg. Schaue ich hin zu der Tür, ist das Portemonnaie hier. Schaue ich weg von dem Fleck, ist das Geld mit Schimmer weg. Gerade war es hell, auf einmal Nacht. Wie das? Habe ich die Tabletten überhaupt schon genommen? Gundale, wie schaust du denn aus? Ruft die Tantine. Zeig mir ins Gesicht. Da merke ich es erst. Wie Wasser ist mir das aus der Nase geschossen. Eine rote Schürze war mein Blut. Und im Feld ein kreisrunder schwarzer Fleck. Die Rüben darin verkohlt. In einem weiteren Kreis darum herum sind die Rüben gegart. Genau richtig. Tantine und ihre Familie holen sie nach dem Gewitter noch warm aus der Erde. Die Papierlieferungen. Nicht, dass mir die auch noch geklaut werden. In den Keller schauen. Also ich komme hinter das Haus, da steht ihre Mutter auf dem Druckereidach und schiebt Schnee. Was? Ja, die steht da direkt an der Dachrinne und schiebt den Schnee über den Rand in den Hof. Ja, da liegt schon ein riesen Haufen. Das halbe Dach hat sie freigeräumt. Das ist typisch. Ja, also dass sie da nicht runtergefallen ist, reiner Zufall. Oh Gott. So viel Schnee und eine Kraft. Ja, ich weiß. Ja. Ah, da wäre ich weich gefallen. In einer Aprilnacht, eine dünne Schicht frischer Schneeflocken liegt auf schwarzem Eis, stürzt Gunda im Hof. Ihr Schultergelenk zerschmettert in viele Teile. Kriechend rettet sie sich ins Haus. Im Krankenhaus der kleinen Stadt verweigert sie die Operation. Ich hole sie nach Berlin. Hilfe! Ich werde hier in Regerteich in einem Silo gefangen gehalten. Benachrichtigen Sie die Polizei. Sofort. Bitte. Das erste hohe Gebäude in Gundersleben war ein Silo in dem Dörfchen Regerteich. Die Station der Charité, in der sie jetzt untergebracht ist, liegt im 14. Stock. Die Planen eines Baugerüsts vor den Fenstern lassen die Konturen der Stadt nur ungefähr erkennen. In Gunders Schulter sitzt jetzt ein perfekt funktionierendes Gelenk aus Stahl. Aber in ihrem Dachstübchen hausen die Hutschwalben. Oh ja. Das sagt sie selbst. Ich träume von den Hutschwalben. Wirklich wahr. So sagt man es dort an der Grenze zu Böhmen. Hutschwalben. Unerfüllbare Wünsche, Flausen. Auf der Suche nach einem Heim für sie atme ich Gestanksvarianten aller Höllen gerade. Hier sind unsere Streicheltiere und jetzt zeige ich Ihnen noch den Gemeinschaftsraum. Teilnahmslose, sackähnliche Menschen, die vor Plastikgeschirr und Plastikbechern sitzen. Wie gesagt, alle Pflegeprozesse werden dokumentiert. Beunruhigend stille Gänge. Ja, was noch? Was kann ich jetzt falsch machen? Alles. Ah, einen alten Baum verpflanzt du nicht. Sie hat sich immer nur widerwillig aus der Gegend entfernt, in der sie geboren wurde. Beim einzigen Umzug ihres Lebens, zum Anlass ihrer Heirat, hat sie vom Bauernhof bis zum Geschäftshaus der kleinen Stadt 4 Kilometer bewältigt. Allerdings setzte sie sich dort gegen den Widerstand der Familie meines Vaters durch. Als Geschäftsfrau, Ehefrau, Mutter. Warum nicht auch hier? Tatsächlich finde ich ein Heim für sie am Stadtrand. Es hat einen Obstgarten und in der Nähe liegen Wäldchen und Wiesen, die dem Wald und den Wiesen um ihre kleine Stadt ähneln. Bezahlbar. Also Ihre Mutter, die sitzt mit Frau Lux und Frau Gebert im Garten. Aha. Sie erzählen sich Witze und dann vergessen sie die Witze wieder. Dann können sie sich die Witze wieder neu erzählen und lachen wieder. Unterhaltungsprogramm als Perpetuum mobile quasi. Für uns natürlich prima. Sie schließt Freundschaften? Gut, so kann man das auch nennen. Heute Nacht ist ein Mann in mein Zimmer gekommen. Ich bin aufgewacht. Er war neben meinem Bett. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Da hat er sich hingekniet auf den Boden, hat sein Gesicht auf mein Betttuch gelegt, ganz nah, und hat mich angeschaut. Lange angeschaut. Guten Abend. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich schon sehr lange, hat er gesagt. Ich kenne dich, seit du ein Kind bist. Ich kenne auch Josef, deinen Mann. Ihr wart schon einmal hier zu Besuch. Ich habe dich sofort wiedererkannt. Und kenne dich immer wieder. Kenne dich wieder. Und kenne dich immer wieder. Sie ist glücklich über den Mann. Ein gutes Gesicht. Ein rundes Gesicht. War es der Pfleger? Der Mond? Oder der Tod? Ich muss aufhören, mir Sorgen zu machen. Vor kurzem noch in ihrem Haus war sie nur mit einer Spinne befreundet. Jetzt macht Gunda alles mit, was das Heim zu bieten hat. Märchenstunde, Gymnastik, Gottesdienst, Ausflüge. Obwohl sie nie besonders gut singen konnte, singt sie in einer Musikrunde. Wie eine Heidelerche. Wie eine Heidelerche. Obwohl sie nie gemalt hat, malt sie im Malkurs mit der Hilfe des Leiters eine Elster. Eine prächtige Elster mit langen Schwanzfedern. Von einem Ast herab schaut sie mich auf ausgekochte, verschmitzte, hinterhältige, gaunerhaft halunkenartige Weise an. Ich mag sie. Das ist das Luder, das überall alles wegklaut. Da hab ich es. Du mich? Haben? Da hab ich es. Im Fall eines Falles gibt es manchmal wirklich alles. Wie schön. Papa. Es gibt den faulen Zauber und den falschen Pfifferling. Ich kaufe einen passenden, billig goldenen Rahmen und hänge die Elster über Gundas Bett. Es gibt den falschen Hasen, es gibt den faulen Apfel, es gibt den falschen 50er und falschen Jasmin. Ich sagte, es ist ansteckend. Hm? Seit ich meine Eltern betreue, werde ich selbst auch verwirrt. Ja, wirklich. Also pass auf dich auf. Ja, okay. Mach ich. Er versteckt alles. Aber mittlerweile bin ich schon richtig schnell beim Finden. Oh, naja, Gott. Immer der Nase nach, du weißt schon. Mhm. Naja. Nein, weiß ich nicht. Das sind ja lauter Hollerbüsche, die da wachsen und solche Hortensien, weiße Dämonen. Mutters Ellbogen. Sie tut uns damit nicht weh, stößt uns nicht. Langsam wird er ausgefahren. Immer nur in der Öffentlichkeit. Die Leute sollen die Rüge nicht wahrnehmen. Niemand soll wissen, dass sie nötig ist. So ist das. Auf Gundas Gesicht bleibt der Ausdruck neutral, der Rest ihres Körpers unverändert. Gundas Ellbogen bewegt sich unabhängig von ihr. Also habe ich dem eine verpasst. Dann bin ich mit der Blitz über den Hof geflitzt. Am Geräusch des jeweiligen Stoffs höre ich ihn kommen, bis er sich in meine Seite presst. Es sind die Leute, die diese Bewegung auslösen. Genauer das Regelwerk der Leute. Das Regelwerk der Leute umfasst ein ganzes Leben. Versteckt, ja. Sie sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man auf den raufklettern kann. Das Regelwerk der Leute muss eingefleischt und verteidigt werden. Zu zappelig, zu unruhig, zu quirlig, zu unaufmerksam, zu widrig. Und ich war da oben. Gundas Ellbogen setzt sich in Bewegung. Sie benutzt ihn nicht aus persönlichen Gründen. Sie ist Ausführende einer über ihr stehenden unpersönlichen Macht. Nicht vorstellbar, dass er sich angesichts der Leute mir zuwenden würde. Einmal, da war ich so schnell. Obwohl sie immer davon redet, war sie nämlich gar nicht wendig und nicht flink. Ich nicht mehr aufgepasst. Sie war starr. Da bin ich aber hingefallen. Innerlich starr. Aber wie? Starr. Erinnerst du dich, dass du einen immer so mit den Ellbogen angeschoben hast? Ich? Nein. Aber ja. Nein, nein, da irrst du dich. Du verwechselst was. Zu der Zeit trägt Gunda eine Brille mit dicken Gläsern, die ihre Augen verkleinern, und eine Perücke, die ihren Kopf vergrößert. Eine sonderbare Erscheinung. Allerdings nicht die einzige. Die 70er Jahre kommen mir vor, als hätte ein allgemeines Unwohlsein alle dazu gebracht, sich als jemand anders zu verkleiden, als ein großer und nicht ganz gelungener Versuch, ein ganz anderes Menschenmodell darzustellen. Natürlich tragen auch wir Kleider mit Popmuster, Nautschlagmäntel und in unseren braven Gesichtern Brillen mit großen Gestellen. Mein großer Bruder raucht auf darstellerische Art Pfeife. Schau dir das mal an. Was für ein schönes Pflaster auf dem Gehweg. Stimmt. Also so viele kleine Steinchen. Wirklich schön. Was für eine Arbeit sowas macht. Was für eine Mühe sich die Leute beim Pflastern gegeben haben. Und so schön akkurat ist das gelegt. Ach, guck mal. Wir sind schon wieder da. Vorsichtig nehme ich Gunda die Perücke ab, stecke sie in eine Plastiktüte und lege sie im Zimmer in das oberste Fach ihres Schranks. Sie fragt nicht. Ihre dicke Brille ist sie schon vor 10 Jahren durch eine Laser-OP losgeworden. Die Friseuse formt ihre feinen, schneeweißen Haare zu Löckchen. Ihr Haar, das Gunda 4 Jahrzehnte lang platt gedrückt und versteckt hat, zeigt sich zart und schön. Ein weißer Schein umsteht ihren Kopf. Sie sieht viel besser aus als früher. Hübsch, fast vergeistigt. Die Maskierung ist weg und Gunda direkt mit der Außenwelt verbunden. Die Perücke lasse ich los. Im Flug. Sie fällt auf die Straße. Nicht weich genug. Kein Menschenhaar. Ein Auto fährt drüber. Vorbei. Harte Hände. Was für Hände? Vom Egid. Der hat so harte Hände. Der Egid? Hände, so hart. Fingerknöchel hat er. Die allein. Groß und schwer. Und Kraft, mein Lieber. Kraft. Solche Arme. Und lang. Damit erwischt er mich. Der Egid ist 300 Kilometer entfernt. Und alt ist er auch, der kann gar nicht mehr zuhauen. Hast du eine Ahnung? Der kann zuhauen. Wann war das? Immer. Immer. Immer. Komm, wir gehen raus auf die Terrasse. War mein Namenstag. Tantine bringt mir ein Zuckerherz. Nicht, dass es was Besonderes gewesen wäre, eingefärbter Zucker. Ich steck's in den Mund, weg ist es. Aber kaum ist sie aus dem Haus, da packt er mich und haut mich hin auf den Boden, die Kacheln so hart und haut, haut zu, so hart. Das Zuckerherz hätte ich ihm geben sollen. Die Knöchel so hart. Hast du es den Eltern erzählt? Ach. Haben sie dich nicht beschützt? Ich hol dir einen Tee. Das war bloß ein Zuckerherz. Die Leute vom Nebentisch hören zu. Sie leiden mit. Wenn Gunda fertig ist, fängt sie von vorne an. Die Hände ihres Bruders. Mama, wie war das mit dem Gewitter? Was für ein Gewitter? Was soll gewesen sein? Also bei mir nicht, bei dir vielleicht. Ich kenne dich von früher. Ich kenne dich von früher. Du warst schnell. Du warst schnell. Du bist im Bach gegen die Strömung gewartet. Mit deinen dünnen Beinen. Vorsichtig, ganz vorsichtig hast du deine Hände unter der Grasnarbe am Ufer entlang geführt, an den Überhängen, unter denen sehr gern die Forellen stehen und im richtigen Moment. Im genau richtigen Moment hast du zugefasst. Blitzschnell hinter die Kiemen mit zwei Fingern und zudrücken. Den Fisch nach Hause gebracht, zur Mutter in die Küche. Liegt ein sterbender Fremdlegionär. Seine Augen nach Norden gerichtet, seine Heimat, die sieht er nicht mehr. Teure Schwalben, Frankreichs grünen Auen. So, es war schön hier. Ich habe mich sehr gut unterhalten. Jetzt muss ich heim. Die Perlenkette. Die binde ich mir um den Bauch. Die Halskette kommt in den BH rein. Die stopfe ich zu den Halstüchern dazu. Rubine klein, aber fein. Halstücher seidig glänzend. Die Fotos sind in der Unterwäsche. Jetzt habe ich 1, 2, 3 Hosen. Den Sommermantel. Dann den Wintermantel, was zu essen. wird schon reichen. Na, es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Unheil. Etwas wurde vergessen. Die Zahnbürste? Ach nein. Das. Komm runter, du Bild. Du musst auch mit. So. Guten Abend, Frau Gunda. Oh, erwischt. So ein Mist. Na, dann kehren wir halt wieder um. Aha. Ausflug mit Elster? Ja. Kommt Zeit, kommt Gelegenheit. Schon zweimal ist Frühling geboten und sie haben mein Gebet nicht gehört. Wollen wir hier eine kleine Rast machen, Frau Gunda? Ich weiß nicht. Die Beine ausruhen, Frau Gunda. Einen kleinen Kaffee zu uns nehmen. Sie können gerne Pause machen. Ich muss leider weiter. Die Schwalben, sie zogen nach Norden. Ohne Gruß sind sie wieder gekehrt. Ist Ihnen nicht heiß? Heiß? Ich fürchte, ich habe zu Hause den Hirt angelassen. Da kann ich jetzt nicht auf Sie warten. Ja, können Sie uns bitte mit dem Auto abholen? Ja, mit Frau Gunda, kurz vor der Autobahn. Ja, nee. Danke, eine Standborge kann ich mir auch selber halten. Sie hat den halben Kleiderschrank angezogen, plus Gepäck und das bei 25 Grad. Da denkst du doch, da kommt sie gerade mal bis zur nächsten Ecke. Hör mal zu. Nee, holt uns einfach ab, ja? Ganz einfach, ohne Kommentar abholen, okay? Ach, so ein feiner grüner Sessel aus Samt, wie für einen König. Und... Ach, mein Bett, das ist doch das Schönste auf der Welt. Jetzt sind Sie froh, dass Sie wieder hier sind, oder? Da lege ich mich in das schöne Bett und schlafe wie ein Ratz im Ritz. Andere Leute können gar nicht schlafen. Da haben Sie recht, Frau Gunda. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was du davor hast, Mama, die Route von hier bis nach Hause, zu Fuß, das sind 315,5 Kilometer. Prima, mach ich. Psst. Sicher? Was denkst du, was für Strecken wir früher gelaufen sind? Meinst du, wir hatten ein Auto? Es sind 2 Tage und 17 Stunden Fußmarsch. Gut. Und in der Nacht? Schlafe ich. Wo denn? Im Wald. Wie findest du den Weg? Immer den Schienen nach. Was machst du, wenn du an eine Weiche kommst? Weiche. Die Weiche. Die Weichen, oh. Das ist jetzt schlecht. Also, bleib lieber noch ein bisschen hier. Hier hast du es gut. Ich gehe jetzt. Wir sehen uns am Donnerstag. Kommt Zeit, kommt Gelegenheit. Was? Was? Hab nichts gehört. Kommt Zeit? Kommt Gelegenheit. Psst, Maskengesicht. Das schlaue Füchslein schweigt, wenn es auf Beute zugeht. Wiedersehen, Mama. Dum, bum. Ach, da machen Sie mal keine Sorgen. Hier kommt man weit und breit nicht an die Schienen ran. Ihre Mutter hat zwar eine Kondition wie ein Fallschirmjäger, aber über den Zaun kommt sie dann doch nicht. Ich habe bloß immer Fälle vor Augen, in denen sie erfriert, verhungert, zerquetscht oder überrollt wird. Was? Sollen wir sie einsperren? Oder sedieren? Wäre dann ein Verbrechen, oder? Mal ehrlich. Und wir hätten auch nicht mehr viel zu lachen. Nee, geht gar nicht. Ja, ja. Ich wollte bloß Bescheid sagen. Ja, ist ja richtig. Teure Schwalben aus Frankreichs grünen Augen. Die, So, jetzt packe ich meine 7 Zwetschgen. Fang mal mit den Rubinen an. Der Karfunkel leuchtet auch im Dunkel. Am besten in dem BH. Wollen Sie vielleicht mal vorbeikommen? Ich komme. Den haben Sie erschlagen. Wen? Den Lade. Sie haben den Lade erschlagen. Sie haben den erschlagen. Den Lade? Ja, erschlagen und aus dem Zug geworfen. Einfach aus dem Zug geworfen. Was? Wann war das? Im Krieg? Nein, im Krieg doch nicht. Danach, nach dem Krieg. Das war danach, nach dem Krieg. Der wollte mit dem Zug fahren, heim, in die Ukraine. In die Ukraine? Der ist aber nicht bis dorthin gekommen. Den haben sie aus dem Zug geschmissen. In Wieselau hätte er umsteigen sollen. Aber der ist nicht einmal bis Wieselau gekommen. Nicht einmal bis Wieselau. Der ist nicht heimgekommen. Einfach aus dem Zug geschmissen. Neben dem Bahndamm. Vor dem Umsteigen erschlagen aus dem Zug. Keine 10 Kilometer. War er tot. Auf dem Bahndamm hat er gelegen. Da muss er gelegen haben. Das Bündel, was die Mama und ich ihm gegeben haben, war auch weg. War bestimmt weg. Ich weiß nicht. Warum haben Sie ihn? Das war ein Ukrainer. Ein Kind. Wegen dem bisschen, was er dabei gehabt hat, vielleicht. Ich habe immer gedacht, das war ein Mann. Im Großen und Ganzen. Naja, war er ein Kind, der Lade. Ein Kind. Wie alt wird er gewesen sein? 14 oder 15? Im Großen und Ganzen hätte er noch seine Eltern gebraucht. Ja, im Großen und Ganzen. Der Name Lade in Gundas Heldengeschichten. Die fröhlichen Brotzeiten am Feldrhein. Wie man gelacht hat, wie heiter gearbeitet. Ein Bilderbuch des deutschen Ackermanns, der deutschen Ackerfrau. Ein Kind. Ein Zwangsarbeiter. Und ja, die Zeit des Kriegs, als Gundas Bruder Soldat war und sie für ihre Mutter den Bauernhof führte, das war ja ihre Hochzeit. Ausgerechnet. Sie verwaltet alles selbstständig, spannt den Ochsen vor den Wagen und bringt die Milch zur Molkerei. Wie der Bruder wurde ja auch das Pferd eingezogen. Sie ist patent, findet Lösungen, hat das Sagen. Und so ist es überliefert. Fröhliche Brotzeiten und Winterabende mit Lade. Lade heißt Wladimir. Ein Kind. Euren Ostarbeiter haben sie aus dem Zug geschmissen. Habt ihr es gehört? Der ist hin. Ihr wart ja schön blöd, dem noch Geld zu geben. Was rausgefunden? Bis jetzt nicht. Kein Namen, kein Weg. Bloß in Spruchkammerakten steht was Interessantes. Zwei Baufirmen der Stadt, und die gibt's noch, haben in den Kriegsjahren in der Ukraine Aufträge der Organisation Todt ausgeführt. Was? Straßenbau. Bei Tarnopol. Sehr lukrativ. Aber das ist ja schon was. Mhm. Neben polnischen und ukrainischen Zwangsarbeitern haben sie 800 bis 1000 Juden benutzt. Benutzt? Vernichtungsarbeit. Unter anderem mussten sie die Grabsteine der jüdischen Friedhöfe als Straßenschotter verbauen. Wahnsinn. Es waren auch Leute aus unserer Gegend darunter. Einer von der Baufirma hat es zu Protokoll gegeben, dass er mit ihnen geredet hat. Zum Beweis, dass er kein Nazi war. Verstehe. Innerlich war er dagegen. Wenn sie Arbeiter brauchten, dann wurde nachts ein ukrainisches Dorf umzingelt. Dieser Lade kann ja vielleicht auch so gefangen worden sein. Keine Ahnung. Der hätte seine Eltern noch gebraucht. Und da wollte er halt wieder hin, in die Ukraine. Einmal hat ihn der Müller schlimm gehauen. Der war das? Meinst du, der war das? Der hat ihn erschlagen? Ach, das kann jeder gewesen sein. Da gab es viele. Das Schlagen war vorher, am Anfang schon. Da hatte er ein zugeschwollenes Gesicht, der Lade. Konnte nicht mehr aus den Augen schauen. Hätte nicht mit uns am Tisch sitzen sollen, vielleicht. Durfte er bei euch sitzen? Durfte er? Im Garten der Baufirma sehe ich Erwachsene, die sich sonnen. Unter der Woche, tagsüber auf Liegestühlen. Männer und Frauen. Bei uns ist es so. In einer tätigen Welt sind Gunda und Josef unablässig tätig. Geschäft, Druckerei, Garten, Haus. Sie zahlen den 15 Geschwistern meines Vaters die Erbanteile aus. Wenn sich Josef entspannt, entspannt Gunda sich noch lange nicht. Samstagskuchen, Sonntagsbraten, Marmeladen, Saft, nach dem Abendessen bügeln. Meine Geschwister und ich ziehen nachmittags die Vorhänge zu und liegen im dunklen Wohnzimmer. Mein Kopf liegt auf einer Lehne des Sessels, die Knie auf der anderen. Ich esse auf möglichst langsame Art Salzletten. Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen, SA marschiert mit ruhig festem Tritt. Gunda marschiert, ihr Körper ein Muskel, die Gliedmaßen zackig ausscherend, die Füße hacken den Takt in den Boden. Sie trägt ihre himmelblaue Kasakschürze, die sie immer im Geschäft anhat, ihre Perücke und die Brille mit den dicken Gläsern. Zum letzten Mal. Sie marschiert zum Fenster, reißt den Vorhang auf. Hell geblasen. Zum zweiten Fenster, auch dort den Vorhang. Stehen wir alle schon bereit. Uns schaut sie nicht an. Wir liegen in plötzlicher Helligkeit da. Heute habe ich eine schlechte Nachricht, Mama. Der Igitt ist gestorben. Der Igitt? Der ist doch schon längst gestorben. Also das ist doch schon lang her. Jahre, ach Jahre. Die Kerze kannst du weglegen, die brauche ich nicht. Und Regerteich, das ist versumpft, weißt du das auch nicht? Da war immer so viel Wasser. Als ich da noch gewohnt habe, habe ich die Kanäle geputzt und das immer abgeleitet. Jetzt hat das keiner mehr gemacht. Da ist das im Grunde ganz versunken. Man kann dort nicht mehr hin. Man sieht nichts mehr. Im Grunde sieht man nichts mehr. Es ist nichts mehr zu sehen. Versumpft und versunken. Wollen Sie vielleicht mal, Ich komme. Also, Folgendes. Da kommt einer durch den Garten, so ein Bauarbeiter, und fragt, vermissen Sie noch eine Oma? Nee, sag ich, da haben wir genug von. Ach. Aha, sagt er. Ich habe nämlich eine im LKW. Was? Ich sofort ins Zimmer ihrer Mutter. Und tatsächlich leer. Es hat gegossen, wir also mit einem Schirm raus. Da sitzt sie oben im Führerhaus, tropfnass und winkt. Grüß Gott, bin wieder da. Der Fahrer hebt sie raus und trägt sie aufs Zimmer. Die hatten zufällig an dem Waldstück da zu tun gehabt. Gott sei Dank. Da haben sie gehört, dass da wer um Hilfe ruft. Und das, naja, das war dann ihre Mutter. Saß vor dem Zaun zu den Bahngleisen mit dem Rücken an einen Baum und kam nicht mehr hoch. Ja, können aber höchstens anderthalb Stunden gewesen sein, die sie unterwegs war. Wir haben sie gleich warm geduscht und ins Bett gesteckt. Gut. Ich hau nie wieder ab. Ich hau nie wieder ab. Ich auch nicht. Das Bild der Elster hat sie diesmal aus dem Rahmen geholt und im Unterhemd am Körper getragen. Es ist zerknittert und fettig. Sie hat ein Päckchen Butter vom Frühstück dazu gepackt. Ich wische das Bild ab, glätte es und hänge es in seinem goldenen Rahmen unerreichbar hoch über die Tür. Dusch, Trutschen, Brunz, Matz, Seuch, Lieterl. In unserer Küche saß ich klein auf einem Stuhl und versuchte, mich nicht zu bewegen. Bixen, Pritzen, Bixen, Bixen, Bixen. Mutter hatte mich angespuckt. Ich war mit herabhängendem Saum am Kleid über den Kirchplatz voller Leute gegangen. Sie ging vor mir hin und her. In unserer Gegend gibt es unerschöpflich viele Schimpfworte für schlechte Frauen und schlechte Matz, Mädchen. Seuch, Flitzerl, Bixen, Pritzen, Bixen, Bixen, Bixen. Was ist denn? Ah, du bist wieder wach. Geht's dir gut? Du warst vorhin im Regen unterwegs, habe ich gehört. Ja, ich war in Schönerlind bei der Tantine. Da war aber schönes Wetter. Wo warst du? Ich bin nach Schönerlind gegangen. Das heißt, ganz hingekommen bin ich nicht. Da ist mir was dazwischen gekommen. Ich bin schon auf dem Nachtbühl, sehe das Sägewerk und die Gleise und dahinter die Sommerküche von der Tantine. Und da kommen so Wanderer, die sprechen mich an, lustige Leute. Ich mache ja auch gern Witze. Das geht hin und her. Wir singen ein Lied und die sind so von mir begeistert, dass sie mich auf die Schulter nehmen. Einfach so holter die Polter. Und dann geht's im Triumphzug nach Hause. Stell dir mal vor, so viele Kilometer. Ich wollte das gar nicht. Aber sie haben es sich nicht nehmen lassen. Die Frau tragen wir jetzt heim. Es sind sogar welche am Rand gestanden und haben gejubelt. Ja, und da bin ich. Aha. Weißt du noch, wie ich war, als ich klein war? Wenn man dich an der Hand geführt hat, hast du in einem Fort Überschläge gemacht und Räder. Immerzu warst du auf Dächern und Bäumen. Wie du selbst. Eure alten Fotos liegen am Grunde meines Nests. Wärme für meine Brut. Wollen Sie mal... kommen? Hier gibt's Katzenjammer. Ich komme. Habt ihr nicht noch so eine fette Katz? Die hat gut geschmeckt. Das hat er gesagt. Die Geschichte kenne ich, die habe ich früher gehört. Peter, Peter, Peterli. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Habt ihr nicht noch so eine fette Katz? Die hat gut geschmeckt. Das ist das Ende von Gundas Hochzeit. Als bei Kriegsende die Onkel aus dem Sudetenland heim ins Reich kommen und sich fraglos bei ihr und ihrer Mutter einquartieren. Ihr Bauernhof wird gerade noch auf der deutschen Seite des Eisernen Vorhangs liegen. Heim ins Reich! Bestimmt hat Gunda als 14-jährige Hitler zugejubelt, als er im Triumph durch Eger zog. Die Parole der Sudetendeutschen Partei hat sich in ihr Gehirn eingebrannt. Sie ruft sie, wenn ich mit ihr aus einem Café aufbreche. Sie ruft sie, wenn sie ins Bett geht. Heim ins Reich! Dabei hat die Parole ihr nichts Gutes beschert. Das Sudetenland ist für Hitler ein Vehikel auf dem Weg zum geplanten Krieg. Und nach dem Krieg benehmen sich die sudetendeutschen Onkel auf dem Hof, als gehöre alles ihnen. Nein, schlimmer. Einer von ihnen verkauft das Saatgut für das kommende Jahr und der andere Gundas Kater, ach, ihren Peter. Peter, Peterle, komm doch, komm, komm, komm. Das Rumpeln, mit dem Peter die amerikanischen Soldaten erschreckt, die mit entsicherten Gewehren die Bauernstube besetzen, überlebt er. Den Onkel aus Heim ins Reich nicht. Habt ihr nicht noch so eine fette Katz? Die hat gut geschmeckt. Und dann kommt der Igid aus der Gefangenschaft zurück. Im Krieg hat er dazugelernt. Mein Lieber, die Hölle auf Erden. Was ist denn das für ein Licht? Das steuert den Straßenverkehr. Das Licht zeigt den Autofahrern an den Kreuzungen, wer zuerst fahren darf. Bei Rot, so wie jetzt, da muss man anhalten. Und wenn es dann grün wird, dann darf man fahren. Und dann gibt es noch die Farbe Gelb, damit man weiß, dass das Signal bald wechselt und man Zeit hat zu bremsen oder loszufahren. Das ist ja großartig. Ja. Das ist ja eine wunderbare Sache. Wer hat denn das erfunden? Das muss ein kluger Mensch gewesen sein. Was für Errungenschaften die Menschheit schon gemacht hat, da kann man nur staunen. Bis ich einmal alt bin, haben sie das Sterben längst abgeschafft. Rebeck, auf Rebeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, warte mal. Die Augen nach Norden gerichtet, seine Heimat hier sieht er nicht mehr. Teure Schwalben aus Frankreichs grünen Augen. Bist du jetzt in der Fremdenlegion? Nein, aber in der Fremde, weit weg. Es sieht hier nicht wie die maurische Wüste aus. Nein. Auch nicht wie Berlin. Warum auch? Bisschen wie daheim? So eine geschwungene Senke, der Wald, der Name, Rehwiese. Daheim ist daheim und ein Hund ist ein Hund. Darf ich, die Damen? Bitte sehr. Er sieht aus wie viele der alten Herren, die in der Gegend wohnen. Sein wallendes Haar ist etwas länger. An einem Band um seinen Hals hängt ein Schlüssel, der fast im weißen Brusthaar verschwindet. Sie machen das richtig, dass Sie hier die Aussicht genießen. Das ist meine Bank. Auf der sitze ich jeden Tag. Ich bin nur zu Besuch hier, in einer Pension. Bald reise ich wieder ab. Hab genug gesehen. Heim ins Reich. Die Villa hinter uns, das ist meine. Ich habe sie bezahlt, komplett. Sehen Sie den Anbau? Habe ich anbringen müssen, weil ich jede Woche 50 Menschen empfange. Mein Chor. Sie singen meine Komposition. So ein Zufall. Und wir haben Wiener Würstchen mit Senf. Greifen Sie zu. Oh, danke. Ich habe eine Idee. Oder doch nicht? Was meinen Sie? Soll ich? Aber gehen Sie nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Nicht weggehen. Den sehen wir nicht hier. Wieso denn? Der holt was. Danke für diese schönen Tage. Danke nicht schlecht. Für dieses große Glück. Danke. Da, di, da, da, da. Die Damen, sehen Sie? Zur Feier unserer jungen Bekanntschaft. Eine Flasche Champagner, keine Gläser. Oh, guter Schluck. Auf Ihr Wohl. So, jetzt sind wir getauft. Ja. So eine gute Gesellschaft hat man nicht alle Tage. Und wir sitzen hier in der Loge. In Eger, da gab es Kino, Theater. Im Dach gegenüber wohnt ein Alkoholikerpaar mit 4 Kindern. Gebrüll, Weinen, Schreie, Krachen hört man in der Nacht. Gunda und Josef schrumpfen, wenn das geschieht. Alle Leute schrumpfen. Alle wissen es. Keiner hilft. Sie haben kein Telefon. Jemand vom Sozialamt ruft bei uns an und man schickt mich, den Mann zu holen. Ich steige unter das Dach, langsam klopfe. Der Mann folgt mir die Treppe hinunter durch den langen Gang. Und als ich ihn endlich ins Büro geführt habe und gehen kann, ist das der Moment, in dem mir das Blut aus der Nase schießt. Eines der vier Kinder ermordet später als Erwachsener auf grausame Weise einen Mann. So eine von den vielen Hintertreppen der Musik. Abracadabra. Und tusch! Abracadabra! Tusch! Wissen Sie, dass Langeweile der Staub der Seele ist? Bei manchen ist auch der Lack ab. 3 Kilometer entfernt liegt der eiserne Vorhang, die Grenze zur Tschechoslowakei. Nicht einmal Durchgangsverkehr gibt es. Zonenrandgebiet. Selbst die Idee einer Veränderung ist unbekannt. In all den Jahren regiert die eine Partei. Ich erinnere mich an die fatale Stimmung. Ein Freund wird auf der Straße geschlagen, weil er eine rote Hose trägt. Und malt man dir den Teufel schwarz an die Wand? Und Mutter war nicht auf unserer Seite. Wisch ihn weg mit leichter Hand. Und malt man dir den Teufel ganz schwarz an die Wand. Den wischst du einfach weg mit einer zärtlichen Hand. Oh, die Gabel. Jetzt lass doch nicht alles fallen. Hoppala. Lassen Sie mal. Lassen Sie fliegen. Lassen Sie fliegen. Nicht so schlimm. Wir sitzen hier zu dritt und schauen über die Wiese, die aussieht wie eine Wiese bei der kleinen Stadt. Nur nicht zu grün. Man sagt es so. Einfach einschlafen. Es ist ja kein Schlaf. Sie wird Kaffee bestellen und wenn der Pflegerin auffallen wird, dass der Kaffee kalt ist, wird Gunda schon tot sein. Auf dem Totenbett wird sie ein blaues Auge haben und eine Schramme auf der Stirn von einem Sturz im Bad. Das war alles voller Wasser im Bad. Mir hat es gefallen. Ich bin da einfach so reingewartet. Das war erfrischend. Ihr Tod wird im Februar sein. In einem so kalten Berliner Winter, dass man überall übers Wasser gehen wird. Auf den Seen in Berlin und Brandenburg. Während der Himmel ein klares, kaltes Blau sein wird. Und ich auf einmal das Gefühl haben werde, dass die Toten oben bei den Hutschwalben wohnen. Die Elche treten aus dem Wald. Sie kommen. Es sind große, schöne Tiere. Sie kommen näher. Gunda, warum weinst du? Die Elche schauen dich an. Kannst du nicht aufhören zu weinen? Es glitzert so schön. Glitzert so schön. Ich bin rausgegangen in den Schnee. Und da im Garten, schau. Da an der Hecke, wo auch der Efeu ist, mit den kleinen grünen Knollen, da habe ich geweint, laut, richtig laut, mit offenem Mund. So ein Schmerz war da in mir. Immer ist noch mehr gekommen. Und da auf einmal kommt der Elch. Das Leittier. Das Leittier. Ja. Da hinten aus der Hecke. Zuerst sehe ich die Schaufeln, wie sie auftauchen, gewaltig. Und er hat mich schon gesehen. Jetzt trauen sich auch die anderen raus. Weibchen und Junge sind dabei. Tauchen auf, einer nach dem anderen. Die kommen näher, stellen sich um mich herum, ganz nah. Große, schöne Tiere. Ganz vorsichtig und weich. Küssen sie mir meine Tränen aus dem Gesicht mit ihren samtigen Schnauzen. Die haben so große Oberlippen, bis keine Tränen mehr da sind. Der Große berührt mich mit seinen Schaufeln. Ich soll aufsteigen, will er mir bedeuten. Und das mache ich. Und er trägt mich hierher in den Sessel. Da liegt sie im grünen Sessel und schläft. Ich werde schon einen Weg finden. Was? Nichts? Was? Ich dachte, ich hätte was. Sie schläft. Hallo. Sie haben gesehen, dass wir das Sideboard hier festgeschraubt haben? Nein. Sie hat das Bild mit dem Vogel von oben runtergeholt. Das Sideboard hat ja Rollen, das hat sie vor die Tür geschoben und ist draufgeklettert. Oh je. Klettern liegt ihr im Blut, hat sie gesagt. Sagen Sie mal, haben Sie so hohe Berge da unten in Bayern, da wo sie herkommt? Ich sehe Gunda vor mir, wie sie im Garten war, im Wald. Wie sie quer durchs Unterholz lief, jubelte, wenn sie Pilze fand oder Beeren. Wie laut sie lachte, wenn sie fernsah. Wie gern sie ihre Hände schmutzig machte. Schon lange habe ich die Gewohnheit, hinter dem Gartenzaun draußen noch einmal anzuhalten und auf Gundas Zimmer zu schauen, bevor ich wegfahre. Ich warte auf den Triumphzug mit den Wanderern, den Jublern, dem Mann mit dem runden Gesicht, der Elster und dem Elchrudel, angeführt vom Leittier. Es flackert nur die Stehlampe in Gundas Fenster. Aber deshalb kehre ich jetzt nicht nochmal um. Teure Schwalben. Hörspiel von Irmgard Männer. Es spielten Mutter Irm Hermann, Tochter Julika Jenkins, Elster Veronika Bachfischer, Pfleger Florian Lukas, Komponist Friedhelm Ptock. In weiteren Rollen Sascha Nathan, Judith Engel, Markus Gertken und Shelley Kupferberg. Musik Janko Hanuszewski. Extended Snare Drum Etienne Nillissen. Ton und Technik Martin Eichberg und Christoph Richter. Dramaturgie Stefanie Hoster. Regieassistenz Lena Demke. Regie Heike Tauch. Dim bum bum ba dum. Dim ba dum dum. Wenn ich mal alt bin, haben sie den Tod längst abgeschafft. Darauf verwette ich meine Federn. Na top, ich schlag ein. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019. Seit heute, Sie werden es bemerkt haben, sendet der Deutschlandfunk keine Verkehrsnachrichten mehr. Anlass genug für die Hörspielredaktion, eine kunstvolle Collage zu bringen, die der Radiomacher Carsten Schneider aus dem Material der Deutschlandfunk-Verkehrshinweise komponiert hat. Verkehrshinweise, so hat es Carsten Schneider errechnet, folgten im Deutschlandfunk jeweils im Anschluss an die Nachrichten. Am Wochentag 37 Mal, am Samstag 27, am Sonntag 26 Mal, also 238 Mal pro Woche. Im Jahre 2010 waren das etwa 12.350 Verkehrsnachrichten und ebenso viele Gefahrenmeldungen. Wenn man nur von einer solchen Meldung pro Sendung ausgeht, doch was waren das für Gefahren, die uns bedrohten, wenn wir mit dem Auto fuhren? In Carsten Schneiders Collage sind sämtliche Gefahren eines ganzen Jahres versammelt auf 39 Minuten. Das Hörstück wurde ausgezeichnet mit dem Leipziger Hörspielpreis und dem Karl Tschuka Förderpreis 2018. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Gefahr im Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. 5:03, 4, die Verkehrslage. Die A2, ich korrigiere, die A3 ist zwischen Hünfeld und Niederaula wegen eines Autos gesperrt. Und zwischen Hamm-Üntrop und Beckum Gefahr durch eine große Abdeckplane auf der Fahrbahn. Und zwischen Weilerswist und Kreuz-Bliesheim Gefahr durch einen Aktenkoffer auf der Fahrbahn. Und Vorsicht. Gefahr durch eine Aluleiste auf der Fahrbahn. Und in Höhe des Kreuzes Meerbusch Gefahr durch eine Aluleiter auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Aluminiumstange auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Anhänger auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Anhängerplane auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Anhängerrad auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Anhängerstütz Betriebsrat auf der Fahrbahn. Zwischen Beckum und Oelde muss mit Aquaplaning gerechnet werden. Gefahr durch Aquaplaning. Aquaplaning. Zwischen Hamburg und Werne und Hamburg-Kamen Gefahr durch einen großen Ast auf der Fahrbahn. Ast auf der Fahrbahn. Ast auf der Fahrbahn. Ast auf der Fahrbahn. Gefahr durch große Äste auf der Fahrbahn. Und ein Auspuff auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Auspuff aus dem linken Fahrstreifen. Auspuff auf dem linken Fahrstreifen. Auspuff auf der mittleren Fahrspur. Gefahr durch einen Auspuff. Auspuff. Auspuff. Auspuff. Auspuff. Auspuff. Auspuff. Auspuff. Auspuff. Auspuff. Auspuffteile auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch einen Auspufftopf. Und Vorsicht. Gefahr durch eine Autobatterie auf dem linken Fahrstreifen. Gefahr durch einen Autoreifen auf dem mittleren Fahrstreifen. Autoreifen. Autoreifen. Gefahr durch eine Autoscheibe auf der Fahrbahn. Eine Autotür auf der Fahrbahn. Und noch einmal Vorsicht. Und Vorsicht. Und ebenfalls Vorsicht. Ebenfalls zunächst Vorsicht. Vorsicht auch im weiteren Verlauf. Zwischen Kreuz Meckenheim und Rheinbach Gefahr durch eine Badewanne auf der Fahrbahn. Zwischen Lüdenscheid Süd und Meinerzhagen eine Baggerschaufel auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Baggerschaufel. Zwischen Wuppertal, Ronsdorf und Langerfeld besteht Gefahr durch einen Balken auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Balken. Balken. Zwischen Enste und Wennemann Gefahr durch Bälle auf der Fahrbahn. Passau. Passau. Passau. Passau. Zwischen Passau Nord und Passau Mitte Gefahr durch einen Batteriedeckel auf der Fahrbahn. In Höhe Krefeld-Gartenstadt Gefahr durch einen Baum. Gefahr durch einen Baum. Gefahr durch einen Baum. Gefahr durch einen umgestürzten Baum. Baum, der auf die Fahrbahn ragt. Umgestürzte Bäume, umgestürzte Bäume, umgestürzte Bäume, umgefallene Bäume, Fahr durch einen umgestürzten Baum. Zwischen Goldbach und Hösbach, Baustelle, Baustelle, und zwischen Bad Kreuz Bad Oeynhausen und Exter, Baustelle 2 Kilometer. Baustelle 2 Kilometer Stau. Zwischen Olten und Bremer Kreuz, Baustelle 3 Kilometer Stau. 4 Kilometer Stau nach einem Unfall in der Baustelle. Unfall in der Baustelle. Unfall in der Baustelle. Unfall in der Baustelle. Baustelle. Baustelle. Baustelle. Baustelle. Baustelle. Baustelle. Baustelle. Baustelle. Baustelle. Baustelle. Baustelle. 5 Kilometer Stau. Zwischen Bottrop und Dreieck Bottrop Gefahr durch einen Baustellen. Ein Baustellenhütchen auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine in die Fahrbahn ragende Baustellenbegrenzung. Und Gefahr durch eine umgestürzte Baustellenbeschilderung. Baustellenschilder auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Baustellenschild. Und im Baustellenbereich kommt es wegen einer Wanderbaustelle zu kurzfristigen Sperrungen. Eine Baustelle behindert dort den Verkehr. Nachtbaustelle. Nachtbaustelle. Und. Zwischen Westhofener Kreuz und Kreuz und Schwerte Ärgste. Gefahr durch einen Begrenzungspfosten. In Höhe Kreuz München-Gladbach besteht nach einem Unfall Gefahr durch auslaufendes Benzin. Benzin auf der Fahrbahn. Achtung, nichts Brennendes aus dem Fenster werfen. Es läuft Benzin aus. Gefahr durch einen Benzinkanister. Benzinkanister. Benzinkanister. Kanister. Kanister. Kanister. Kanister. Kanister auf der Fahrbahn. Zwischen dem Kreuz Kerpen und Kerpen. Gefahr durch einen Besen. Besen. Besen. Besen. Besen. Besen. Besen auf der Fahrbahn. Und Vorsicht. Gefahr durch einen Betonkübel auf der Fahrbahn. Gefahr durch Betonteile auf dem rechten Fahrstreifen. Ja, zwischen Tholey und Nonnweiler Bierfeld. Gefahr durch einen Bierkasten auf der Fahrbahn. Zwischen Marktheidenfeld und Rohrbrunn Stau nach einem Unfall. Dort hat ein LKW Bierkisten verloren. Zwischen Drolshagen und Meinerzhagen Gefahr durch ein Blech auf der Fahrbahn. Blecheimer auf der Fahrbahn und noch einmal Vorsicht. Gefahr durch einen Blechkanister auf der Fahrbahn. Und ein Blechteil auf dem linken Fahrstreifen. Gefahr durch ein Blechteil. Gefahr durch ein großes Blechteil auf der Fahrbahn. Blechteil. Ein großes Blechteil. Blechteil. Blechteile auf der Fahrbahn. Unfall. Die Standspur ist blockiert. Dort ist ein Fahrzeug umgestürzt. Die linke Spur ist blockiert. Die rechte Spur ist blockiert. Blockiert. Zwei Fahrstreifen sind dort blockiert. 3 Fahrstreifen sind blockiert. Dort ist nur ein Fahrstreifen frei. Die Fahrbahn ist komplett blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Blockiert. Und Gefahr durch einen Blumenkübel auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch einen Blumentopf auf der Fahrbahn. Dort wird eine Bombe entschärft. Bombenentschärfung. Hier Gefahr durch ein Brecheisen auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Bremskeil auf der Fahrbahn. Und auf der A2 Dortmund Richtung Hannover liegt zwischen Ostwestfalen-Lippe und Herford-Ost ein Bremsklotz. Gefahr durch einen Bremsklotz. Zwischen Freudenberg und Siegen-Süd Gefahr durch eine Bremsscheibe auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Bremsscheibe auf der Fahrbahn. Und zwischen Feuerbach und Ascheberg steht ein brennendes Fahrzeug. Zwischen Hohenstein-Ernsttal und Wüstenbrand steht ein brennender Klein-LKW auf dem Standstreifen. In diesem Bereich ist ein LKW ausgebrannt. Hier hat ein LKW gebrannt. Kommt es wegen eines Brandes zu starker Rauchentwicklung? Verkehrsbehinderung durch Großbrand. Hier ist schlechte Sicht durch Rauchentwicklung. Zwischen Sohnsbeck und Alpen besteht Sichtbehinderung durch Rauch. Gefahr durch Rauch. Sichtbehinderung durch Rauch. Die Anwohner der Ortschaften Lauenau und Aperlen werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zwei Fahrstreifen sind dort wegen Löscharbeiten gesperrt. Die Sicht ist eingeschränkt. Zwischen Porta Westfalica und Exter Gefahr durch ein Brett. Ein Brett. Ein Brett. Ein Brett. Ein Brett. Ein Brett. Ein Brett. Ein Brett. Ein Brett. Gefahr durch ein großes Brett. Zwischen Hückelhofen West und Hückelhofen Ost. Besteht Gefahr durch mehrere Bretter auf der Fahrbahn. Bretter auf der Fahrbahn. Bretter. Bretter. Bretter. Bretter. Bretter. Bretter. Bretter auf der linken Fahrspur. Und Vorsicht. Vorsicht. Dort wird eine Brücke abgerissen. Wegen Brückenarbeiten. Brückenabriss. Brückenabrisses. Brückenabrisses. Wegen eines Brückenabrisses bis voraussichtlich 6 Uhr gesperrt. Gesperrt. Gesperrt. Gesperrt. Und Gefahr durch einen defekten Bus. Bus. Bus. Bus. Busunfall. Busunfall. Zwischen Bad Alsen und Feldheim stehen 2 defekte Busse. Vorsicht auf der A4 Köln Richtung Aachen. Zwischen Weißweiler und Eschweiler Ost. Gefahr durch eine Dachbox auf der Fahrbahn. Zwischen Gummersbach und Bielstein liegt ein Dachgepäckträger. Gefahr durch einen Dachgepäckträger. Ein Dachgepäckträger auf dem mittleren Fahrstreifen. Dachgepäckträger auf der linken Fahrspur. Und Dachlatten auf der Fahrbahn. Und Dachpappe auf der Fahrbahn. Und auch Gefahr durch mehrere Dämmplatten auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch Dämmwolle auf der Fahrbahn. Und außerdem besteht Gefahr durch eine Decke auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Decke. Gefahr durch Decken auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch ausgelaufenen Dieselkraftstoff auf der Straße. Vorsicht, dort läuft Diesel aus. Und Diesel aus. Und zwischen Köln-Klettenberg und Köln-Eiffeltor Gefahr durch ein Dixi-Klo auf dem Fahrstreifen. Und ein Eimer auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Eimer. Eimer. Eimer. Eimer. Eimer. Eimer. Eimer. Eimer. Gefahr durch einen großen Eimer. Gefahr durch 2 Eimer. Gefahr durch eine Eisenkette auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch Eisenmatten. Gefahr durch eine Eisenplatte auf dem linken Fahrstreifen. Gefahr durch eine Eisenplatte. Und Gefahr durch ein großes Eisenrohr. Eisenrohr. Eisenrohr. Gefahr durch eine Eisenstange auf der Fahrbahn. Eine Eisenstange. Eine Eisenstange. Eine Eisenstange. Eine Eisenstange. Eine Eisenstange. Eisenstange. Eisenstange. Eisenstange. Eisenstange. Eisenstange. Eisenstange. Eisenstange. Eisenstange. Eisenstange. Mehrere Eisenstangen. Gefahr durch Eisenstange auf der Fahrbahn. Und ein Eisenteil auf der Fahrbahn. Eisenteil. Eisenteil. Eisenteil. Eisenteil. Eisenteil. Eisenteil. Eisenteil. Und Gefahr durch einen großen Eisklotz. Eisstücke auf der Fahrbahn. Zwischen Klinger und Mutschen haben sich aufgrund von Eisglätte bereits mehrere Unfälle ereignet. Zwischen Rastplatz Entenfang und Kreuzbreitscheid läuft eine Entenfamilie über die Fahrbahn. Läuft eine Entenfamilie auf der Fahrbahn. Eine Entenfamilie. Gefahr durch eine Entenfamilie. Gefahr durch eine Entenfamilie. Gefahr durch mehrere Enten auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch ein Ersatzrad auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der B85 Passau-Regen zwischen Mitternacht und Kirchdorf im Wald. Gefahr durch einen Erdrutsch. Ortskundige sollten den Bereich möglichst meiden. Und zwischen Kreuz Wuppertal Nord und Gewelsberg eine große Fahne mit Holzgriff. Und noch einmal Vorsicht. Und noch einmal zwischen Dreieck Sinzig und Dreieck Bad Neuenahr ist die Fahrbahn abgesunken. Unsere Empfehlung? Weichen Sie aus. Zwischen Abzweigung Ohlstadt und Murnau Gefahr durch Fahrrad. Fahrer auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Fahrrad. Gefahr durch ein Fahrrad auf der Fahrbahn. Fahrrad. Gefahr durch ein Fahrrad. Gefahr durch 2 Fahrräder. Gefahr durch einen Fahrradfahrer. Gefahr durch Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. Gefahr durch einen Fahrradfahrer und weitere Personen auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein großes Fahrradbügelschloss auf der Fahrbahn. Zwischen Lengerich und Kreuz Lotte Osnabrück liegt ein Fahrradträger mit Fahrrädern auf dem linken Fahrstreifen. Ein Fahrradträger auf der Fahrbahn. Zwischen 2 Brücken Ernstweiler und Einöd steht ein defektes Fahrzeug. Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Befindet sich ein defektes Fahrzeug auf der Straße. Auf der Fahrbahn. Vorsicht, auf der A4 Köln Richtung Olpe fährt zwischen Köln-Poll und Dreieck Heumer ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Fahrbahn. Gefahr durch unbeleuchtetes Fahrzeug. Unbeleuchtetes Fahrzeug. Fahrzeug. Zwischen Raststätte Brohltal Ost und Niederzissen. Gefahr durch Fahrzeugteile. Gefahr durch Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Gefahr durch Fahrzeugteile auf allen Fahrstreifen. Fahrzeugteile. Fahrzeugteile. Fahrzeugteile. Auf der A1 Köln Richtung Euchskirchen zwischen Hürth und Dreieck Erftal. Eine Felge auf der Fahrbahn und auf der A3. Zwischen Lechten-Ahaus und Gescher-Coesfeld liegen Fenster auf der Fahrbahn. Zwischen Kreuzhagen und Schwerte-Ärgste ein Fensterrahmen auf der Fahrbahn. In Höhe Engelskirchen Gefahr durch einen Fernseher. Fernseher. Fernseher auf dem linken Fahrstreifen. Zwischen Wiskirchen und Euskirchen Gefahr durch einen Feuerlöscher. Feuerlöscher. Feuerlöscher auf der Fahrbahn. Zwischen Altmühltal und Greding Gefahr durch einen Fuchs auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Fuchs auf der Fahrbahn. Zwischen Schambeck und Lambeck Gefahr durch einen toten Fuchs auf dem rechten Fahrstreifen. Fahrstreifen. Gefahr durch einen toten Fuchs. Toten Fuchs? Toten Fuchs. Toten Fuchs auf der Fahrbahn. Vorsicht, an der Unfallstelle tritt Gas aus. Die Polizei bittet daher, die Lüftung auszuschalten und Türen und Fenster zu schließen. Sofern möglich, sollten Sie den Bereich großräumig umfahren. Und ein Geisterfahrer. Vorsicht, Autofahrer. Zwischen Dortmund-Mengede und Dortmund-Nordost steht ein Gefahrgutfahrzeug in der Einfahrt zum Rastplatz Kleinherrentee. Und zwischen Irschenberg und Weihern Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Und auch hier liegen zwischen Ransbach-Baumbach und Mogendorf-Munterbauer Gegenstände. Gegenstände. Ein großer Gegenstand. Gefahr durch einen größeren Gegenstand. Eine Sperrung. Und folgende Sperrungen. Sperrungen. Wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Wegen Brückenarbeiten gesperrt. Wegen einer Bombenentschärfung gesperrt. Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt. Wegen eines querstehenden Lkw gesperrt. Wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Wegen Löscharbeiten gesperrt. Wegen Straßenglätte gesperrt. Wegen Schneeglätte gesperrt. In beiden Richtungen wegen einer Schlammlawine gesperrt. Wegen Arbeiten an den Schilderbrücken kurzzeitig gesperrt. Wegen Verlegung einer Überlandleitung kurzfristig gesperrt. Wegen Unfallrekonstruktion bis 21 Uhr gesperrt. Und die A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf ist zwischen Wuppertal-Sonnborn und Hahn-Ost nicht gesperrt, sondern Stau von 2 Kilometern. Und Sperre wegen Wartungsarbeiten. In beiden Richtungen ab jetzt gesperrt. Doch zunächst Vorsicht. Zwischen Grevenbruch und Raststätte 4 Winden Gerüstteile auf der Fahrbahn. Zwischen Lederhose und Triptis. Gefahr durch Getränkekisten auf der Fahrbahn. Zwischen Köln-Kurweiler und Köln-Worringen liegt eine große Gipsplatte. Und zwischen Güstrow und Glasewitz. Gefahr durch Glas auf den Fahrbahnen. In Höhe Hüngse Gefahr durch eine Glasscheibe auf der Fahrbahn. Gefahr durch Glasscherben. Glassplitter auf der Fahrbahn. Und dort gefährdet Glatteis den Verkehr. Vorsicht, die Fahrbahn ist dort sehr glatt. Und Gefahr durch einen verletzten Greifvogel auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch einen toten Greifvogel auf der linken Spur. Und in Höhe Kreuz Dortmund-West Gefahr durch einen Gullideckel auf der Fahrbahn. Zwischen Düren und Bühr Gefahr durch einen Gummiklotz. Gefahr durch Gummimatten. Gummimatten auf der Fahrbahn. Zwischen Hamm und Hamm besteht Gefahr durch einen Hammer auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Hammer auf dem linken Fahrstreifen. Gefahr durch einen Hammer. Gefahr durch einen Hammer auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Hammer auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Hammer. Ein Hammer. Hammer auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Vorschlaghammer. Vorschlaghammer. Vorsicht auch in der Gegenrichtung zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid Nord. Gefahr durch eine Heckscheibe. Und zwischen Kreuz Frankenthal und Rastplatz auf dem Hirschen besteht Gefahr durch einen Hirsch auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen toten Hirsch zwischen Genshagen und Rangsdorf. Gefahr durch einen Hocker auf der Fahrbahn. Zwischen Dreieck Holz und Raststätte Zweidorfer Holz. Gefahr durch Holz. Gefahr durch Holzbalken. Und Gefahr durch eine Holzbank auf der Fahrbahn. Zwischen Mönchengladbach-Reit und Mönchengladbach-Wickrath. Gefahr durch ein Holzbrett. Gefahr durch ein Holzbrett. Zwischen Hürth und Raststätte Fille. Gefahr durch einen Holzkeil. Gefahr durch eine Holzkiste. Gefahr durch einen Holzklotz. Holzklotz. Gefahr durch mehrere Holzklötze auf der Fahrbahn. Und Vorsicht, eine Holzlatte. Gefahr durch eine Holzlatte. Mehrere Holzlatten. Gefahr durch eine Holzpalette. Gefahr durch eine Holzplanke auf dem rechten Fahrstreifen. Zwischen Raststätte Bettburger Land und Bettburg. Gefahr durch eine Holzplatte. Gefahr durch Holzplatten auf der Fahrbahn und noch einmal Vorsicht. Gefahr durch ein großes Holzstück. Gefahr durch Holzteile. Holzteile auf der Fahrbahn und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Zwischen Dreieck Sinzig und Niederzissen Gefahr durch Holzteile auf der mittleren Fahrbahn. Entschuldigung, die hatten wir eben schon. Lassen Sie Vorsicht walten. Auf der A2 in Höhe des Rastplatzes am Blauen Stein ein Hund auf der Fahrbahn. Und leckten Ahaus. Gefahr durch einen Hund auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen kleinen Hund. Gefahr durch einen großen Hund. Ein großer Hund auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Hund. Auf der Fahrbahn zwei freilaufende Hunde. Und Gefahr durch einen toten Hund auf der linken Fahrbahn. Zwischen Jacquerat und Dreieck Jacquerat besteht Gefahr durch eine Jacke auf dem mittleren Fahrstreifen. Und Vorsicht auf der A2 Dortmund Richtung Hannover. Zwischen Dortmund-Lanstrop und Kamen-Berg-Kamen Gefahr durch ein großes Kabel. Zwischen Köln-Löwenich und Köln-Bocklemünd Gefahr durch eine Kabeltrommel auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Cabrio-Dach auf der Fahrbahn. Zwischen Rheinbach und Miel liegt ein Kanaldeckel. Kanaldeckel auf der Fahrbahn. Und auf der A31 liegt in Höhe Gronau-Ochtrup. Bottrop Richtung Gronau ist das ein Kantholz. Kantholz auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Kantholz. Kantholz. Gefahr durch Kanthölzer. Zwischen Oelde und Beckum, da liegt ein großer Karton auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen großen Karton. Kartons auf der Fahrbahn. Gefahr durch mehrere Kartons auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Keil auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Keilriemen auf der Fahrbahn. Zwischen Hagen-Elzey und Iserlohn-Lettmate befinden sich Kinder auf der Fahrbahn. Gefahr durch Kinder. Gefahr durch Kinder. Gefahr durch Kinder. Gefahr durch Kinder. Kinder. Kinder. Kinder. Kinder. Kinder. Kinder. Kinder. In beiden Richtungen Gefahr durch Kinder. Gefahr durch Kinder an der Leitplanke. Und Gefahr durch eine abgerissene Leitplanke auf der Fahrbahn. Und ein Kindersitz auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch eine Kiste. Zwei Kisten. Mehrere Kisten auf der Fahrbahn. Und Vorsicht. Zwischen Kreuz-Ratingen-Ost und Raststätte-Hösel. Gefahr durch einen Klappstuhl. Zwischen Engelskirchen und Bielstein besteht Gefahr durch Kleidungsstücke auf der Fahrbahn. Zwischen Bad Münstereifel, Mechernich und Blankenheim besteht Gefahr durch einen Koffer. Koffer. Gefahr durch ein Containernetz auf der Fahrbahn. Zwischen Bielstein und Engelskirchen Gefahr durch einen Kotflügel auf der linken Fahrspur. Gefahr durch einen Kotflügel. Gefahr durch einen Kotflügel. Kotflügel. Kotflügel. Und dort läuft Kraftstoff aus. Und Gefahr durch einen Kübel auf der Fahrbahn. Und zwischen Stromberg und Rheinböllen besteht Gefahr durch eine Kuh auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Kuh. Gefahr durch Kühe. Gefahr durch eine Kuhherde auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Kühlergrill. Gefahr durch ein Kunststoffteil. Kunststoffteil. Großes Kunststoffteil. Großes Kunststoffteil. Kunststoffteil. Kunststoffteile. Vorsicht. Gefahr durch eine Kunststoffplatte auf der Fahrbahn. Ein Kunststoffrohr auf der Fahrbahn. Gefahr durch Kunststoffrohre auf der Fahrbahn. Und Vorsicht. Und noch einmal Vorsicht auf der A3. Zwischen Rheinbach und Miel Gefahr durch eine Ladebordwand auf der Fahrbahn. Zwischen Bad Fallingbostel und Dreieck Walsrode besteht Gefahr durch verlorene Ladung. Dort liegen Kupferstangen auf allen drei Fahrstreifen. Gefahr durch verlorene Ladung auf der gesamten Fahrbahn. Zwischen Höchststädt und Tiersheim Gefahr durch verlorene Ladung. Es handelt sich um Rollsplitt. Gefahr durch eine verlorene Ladung Kies. Gefahr durch eine Ladung Kies. Gefahr durch Kies. Gefahr durch Kies auf der Fahrbahn. Und zwischen Herzebock, Klarholz und Oelde Gefahr durch eine Herde ausgebrochener Lamas, die in Richtung Autobahn unterwegs sind. Zwischen Leipheim und Kreuz um Ulm-Elchingen. Oder zwischen Müllrose und Frankfurt-Oder-West. Gefahr durch ein langsam fahrendes Fahrzeug. Zwischen Lattbergen und Längerich. Liegt eine Latte auf der Fahrbahn. Gefahr durch Latten. Und eine Leine. Leiter. Gefahr durch Leitpfosten auf der linken Spur. Vorsicht. Vorsicht. Hier steht ein LKW. Auf der rechten Fahrspur. Gefahr. Dort steht ein LKW-Anhänger. Gefahr durch einen umgestürzten LKW-Anhänger. Anhänger. Gefahr durch eine LKW-Bremsscheibe. Eine LKW-Bremsscheibe auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen LKW-Kotflügel. Zwischen Blankenheim und Nettersheim. Gefahr durch eine LKW-Planen auf der Fahrbahn. Zwischen Hockenheim und Speyer. Gefahr durch ein LKW-Rad. Ein LKW-Rad auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine LKW-Radkappe. LKW-Radkasten. Gefahr durch einen LKW-Reifen. LKW-Reifen. Gefahr durch Teile eines LKW-Reifens. LKW-Reifenteile. Gefahr durch eine LKW-Stoßstange. Gefahr durch ein LKW-Stützrad. Gefahr durch ein LKW-Unterlegkeil. Zwischen Bessenbach, Walderschaff und Weibersbrunn Behinderungen wegen eines Pannen-LKW. Pannen-LKW. Ist zwischen Raunheim und Mönchhof-Dreieck wegen querstehender LKWs gesperrt. Querstehender LKW. Und einen querstehenden LKW-Anhänger. Zwischen Weidenfrauenricht und Weidensüd besteht Gefahr durch einen defekten LKW. Ein defekter, unbeleuchteter LKW auf dem rechten Fahrstreifen. Defekter LKW. Zwischen Bad Nenndorf und und Lauenau, Gefahr durch einen Maurerkübel auf der Fahrbahn. Zwischen Ostwestfalen-Lippe und Herford-Bad Salzuflen, Gefahr durch eine Matratze auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Matratze auf der Fahrbahn. Zwischen Kreuz-Ratingen-Ost und Raststätte-Hösel besteht Gefahr durch Menschen. Menschen. Gefahr durch Menschen. Durch Menschen. Gefahr durch Menschen. Gefahr durch Menschen. Menschen. Menschen. Menschen. Zwischen Dingolfing-Ost und Dingolfing-West. Gefahr durch ein Metall. Ding, Ding, Ding, Ding auf der Fahrbahn. Zwischen Kerpen und Türnich besteht Gefahr durch ein Metallteil. Großes Metallteil. Ein Metallgegenstand. Gefahr durch ein großes. Ein großes. Großes. Großes. Gefahr durch ein größeres Metallteil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Teil. Gefahr durch eine Metallplatte. Metallplatte. Metallplatte. Gefahr durch zwei Metallplatten und Gefahr durch eine lange Metallstange. Metallstange auf der Fahrbahn und noch einmal Vorsicht. Gefahr durch eine Metallkiste. Gefahr durch ein Metallrohr. Ein Metallrohr. Gefahr durch ein Metallrohr. Gefahr durch ein Metallschild auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Mofa auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Motorhaube. Motorhaube? Eine Motorhaube auf der Fahrbahn. Zwischen Helmstadt und Würzburg-Kist. Gefahr durch einen Motorradhelm. Motorradhelm. Gefahr durch einen Motorradkoffer auf der Fahrbahn. Zwischen Reichshof Bergneustadt und Kreuzolpe Süd liegt ein Mülleimer auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Müllsack. Gefahr durch einen Müllsack. Müllsack. Müllsack. Müllsack. Gefahr durch Müllsäcke auf der Fahrbahn. Gefahr durch Müllsäcke auf der Fahrbahn. Mehrere Müllsäcke auf der Fahrbahn. Zwischen Oelde und Reda-Wiedenbrück. Gefahr durch eine Mülltonne auf der Fahrbahn und auf der A46 behindert im Bereich Arnsberg Ost Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern die Sichtweiten. Die Sicht beträgt stellenweise weniger als 50 Meter. 50 Meter. Und beim Dichter, Dichter, auf dem Verzögerungsstreifen. Eine Ölspur. Ebenfalls Ölspur. Ölspur. Eine Ölspur. Ölspur. Ölspur. Ölspur. Ölspur. Ölspur. Und eine Ölspur. Zwischen Bettburg und Reykjakerath ein Paket auf der Fahrbahn. Zwischen Bergheim und Bettburg Gefahr durch Paletten auf der Fahrbahn. Gefahr durch Pappkartons. Zwischen Nonnweiler-Braunshausen und Nonnweiler-Otzenhausen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Gefahr durch Personen, die Steine auf die Fahrbahn werfen. Gefahr durch eine liegende Person auf der Fahrbahn. Gefahr durch Personen. Personen. Personen. Personen. Personen. Personen. Personen. Personen. Personen. Personen. Personen. Personen auf der Fahrbahn. Und zwischen Bad Kissingen, Obertulba und Bad Brückenau-Wildflecken. Gefahr durch einen Pfau auf der Fahrbahn. Und zwischen Pferden-Nord und Raststätte Langwedel darf werden. Gefahr durch ein Pferd auf der Fahrbahn. Pferd auf der Fahrbahn. Pferd auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Pferd an der Fahrbahn. Gefahr durch Pferde. Freilaufende Pferde in unmittelbarer Nähe zur A4. Hier Gefahr durch Pflastersteine auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Pflasterstein. Und Gefahr durch einen Pkw-Spoiler auf der Fahrbahn. Und zwischen Holzhagen und Meinerzhagen. Gefahr durch eine Plane auf der Fahrbahn. Plane. Plane. Plane. Plane. Plane. Plane. Plane. Große Plane. Große Plane. Große Plane. Große Plane auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch ein größeres Plastikteil. Und Gefahr durch eine Plastikbox. Gefahr durch einen großen Plastikeimer auf der Fahrbahn. Zwischen Kirchhellen und Kirchhellen-Nord Gefahr durch eine Plastikplane. Plastikkörbe. Plastiktonne. Plastikbahn. Zwischen Plattling-West und Plattling-Nord. Gefahr durch Platten auf beiden Richtungsfahrbahnen. Zwischen Herzebrock-Klarhorst und Reda-Wiedenbrück. Besteht Gefahr durch eine Plexiglasscheibe auf der Fahrbahn. Die Polizei empfiehlt. Die Polizei empfiehlt. Die Polizei empfiehlt auszuweichen. Auszuweichen. Die Polizei meldet. Die Polizei meldet uns. Die Polizei meldet uns. Dass die Autobahnen in NRW wegen der überfrierenden Nässe sehr glatt sind. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer nur die geräumten Spuren auf den Autobahnen zu benutzen. Die Polizei. Die Polizei. Polizei. Die Polizei bittet die anderen Lkw-Fahrer nicht auf die mittlere Spur auszuweichen und auf weitere Räumfahrzeuge zu warten. Die Polizei empfiehlt ab Großenkneten über die U5 auszuweichen. Die Polizei empfiehlt bereits ab Heidingsfeld über die U30 auszuweichen. Unsere Empfehlung, weichen Sie ab Bielefeld-Senne statt der A2 über die U62 bis Schloss Holte-Stuckenbrock A33 aus. Und zwischen Weibersbrunn und Bessenbach. Gefahr durch Pylonen auf der Fahrbahn. Vorsicht, Gefahr durch Verkehrsbehinderung durch einen querstehenden Wohnwagen. Dort besteht Gefahr durch querstehende Wohnwagen. Und zwischen Rösrath und Dreieck Heumau. Gefahr durch ein Rad. Ein Rad auf der Fahrbahn. Gefahr durch Rad auf der Fahrbahn. Gefahr durch Radfahrer. Radfahrer auf der Fahrbahn. Vorsicht, auch auf der A3 Oberhausen-Köln liegt zwischen Mettmann und Kreuzhilden auf dem linken Fahrstreifen eine Radkappe. Gefahr durch eine Radkappe. Gefahr durch eine Radkappe. Eine Radkappe. Gefahr durch eine Radkappe. Radkappe. Eine Radkappe. Zwei Radkappen auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Radkasten. Gefahr durch ein Rad. Kreuz. Kreuz. Kreuz. Kreuz auf dem Beschleunigungsstreifen Richtung Aachen. Außerdem liegt eine Radzieherblende auf der linken Spur und zwischen Nettersheim und Wieskirchen Gefahr durch ein Regal. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei extremen Wetterlagen mit besonders starkem Regen können vorübergehend regionale Empfangsstörungen auftreten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Auf der A5 gefährdet zwischen Efringenkirchen und Mülheim-Neuenburg starker Regen den Verkehr und starke Regenfälle und zwischen Regensburg-Prüfening und Regensburg-West. Ein Regenschirm auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Regenschirm. Und zwischen Schafstedt und Albersdorf, Mehldorf, Gefahr durch ein Reh auf der Fahrbahn. Da steht ein Reh am Fahrbahnrand. Ein Reh. Ein Reh auf der Fahrbahn. Reh auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Reh auf der Fahrbahn. Gefahr durch zwei Rehe. Gefahr durch Rehe. Mehrere Rehe. Mehrere Rehe. Rehe. Und Vorsicht, da steht ein defektes Liegt ein verletztes Reh auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A70 Schweinfurt Richtung Bamberg zwischen Kreuz Bamberg und Rastplatz Giechburg Blick. Gefahr durch ein totes Reh auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein totes Reh. Totes Reh. Totes Reh. Totes Reh. Totes Reh. Totes Reh. Totes Reh. Totes Reh auf der Fahrbahn. Und hier zwischen Mainburg und Wollenzach auch ein totes Reh auf der Fahrbahn. Zwei tote Rehe auf der Fahrbahn. Und weiter zwischen Bad Eilsen und Rehren liegt ein Reifen. Reifen auf der Fahrbahn. Und Vorsicht. Zwischen Gescher-Coesfeld und Borken Gefahr durch eine Reifendecke. Eine Reifendecke. Und Vorsicht. Gefahr durch einen defekten Reisebus auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Reisetasche auf dem rechten Fahrstreifen. Gefahr durch ein Reserverad auf der Fahrbahn und auf der A45. Zwischen Echte und Nordheim-Nord befinden sich mehrere Rinder. Dort ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zwischen Rohrbrunn und Marktheidenfeld. Gefahr durch ein Rohr auf der Fahrbahn. Ein Rohr. Eine Rohrzange auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch Rucksäcke auf der Fahrbahn. Gefahr durch mehrere Rucksäcke auf der Fahrbahn. Sowie Achtung auf der A46 Hagen-Arnsberg zwischen Anschluss L704 und Kreuzhagen. Liegt ein großer Sack auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen großen Sack auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Sack auf der Fahrbahn. Zwischen Iserlohn-Östrich und Iserlohn-Zentrum liegt ein Sattel auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A2, Hannover Richtung Dortmund, in Höhe Schafstrift. Gefahr durch Schafe auf der Fahrbahn. Schafe auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Schaf auf dem Seitenstreifen. Und Gefahr durch einen Schäferhund. In Höhe Iserlohn-Detmarte eine Schaufel. Gefahr durch Schaufel. Gefahr durch eine Schaufel auf der Verbindungsfahrbahn zur A59. Zwischen Kreuzratingen-Ost und Raststätte-Hösel. Gefahr durch Scherben auf der Fahrbahn. Gefahr durch Schlafsäcke auf der Fahrbahn. Und in Höhe Hamm. Minkeln, da liegt ein Schlauch. Ein großer Schlauch. Gefahr durch einen Schlauch. Und Vorsicht. Gefahr durch ein Schlauchboot auf dem linken Fahrstreifen. Und aus allen Teilen Deutschlands wird Schnee und Glatteis gemeldet. Aus vielen Teilen Deutschlands werden uns Schnee und Straßenglätte gemeldet. Dort gefährdet Schneefall den Verkehr. Schneefall. Schnee und Straßenglätte. Starker Schneefall. Schnee und Glatteis. In beiden Richtungen wegen Schneeverwehungen gesperrt. Zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal-Wichlinghausen eine Schneekette auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Schneekette. Und Gefahr durch eine Schneeschaufel auf der linken Fahrspur. Zwischen Holzbüttgen und Büttgen Gefahr durch einen Schrank. Gefahr durch einen Schraubenschlüssel auf der Fahrbahn. In Höhe Kreuzköln-West liegt ein Schuh. Und Gefahr durch Schutzbleche auf dem linken Fahrstreifen. Zwischen Grenzübergang Schwanenhaus und Kreuz Mönchengladbach. Gefahr durch einen Schwan auf der Fahrbahn. Und Vorsicht auf der A70 Bamberg Richtung Schweinfurt. Nach einem Unfall Gefahr durch Schweine. Zwischen Eppelborn und Nonnweiler-Braunshausen ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Und so auch auf der A5 Frankfurt-Heidelberg fährst zwischen Raststätte Greffenhausen und Kreuz Weinheim ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Der nicht überholt werden kann. Im Tunnel Hemberg besteht Gefahr durch einen Sessel auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Sessel auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Sitzbank auf der Fahrbahn. Unfall. Gefahr durch ein Sofa. Ein Sofa auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Spanplatte. Zwischen Kitzingen, Schwarzach und Kreuz Bibelried. Gefahr durch einen Spanngurte auf allen Fahrstreifen. Zwischen Wuppertal-Farresbeck und Sonnborner Kreuz besteht Gefahr durch einen Spanngurt mit Haken. Zwischen Hückelhofen West und und Hückelhofen Ost Gefahr durch Speiskübel auf dem linken Fahrstreifen. Gefahr durch einen Spiegel auf der Fahrbahn. Gefahr durch Split auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Spoiler auf der und Fahrbahn. Und Kreuz Köln West liegt eine Stahlkette auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Stahlplatte. Stahlplatten, Stahlring, Stahlrohr auf der Fahrbahn. Und nun ein Stau. Stau, Stau, Stau, Stau, Stau, Stau, Stau, Stau, Stau, Stau, Stau. Nun zu den Staus. Zu den Staus. Staus. Es folgen zu den Staus. Staus. Die Staus. Und nun, Staus. Nun die, Staus. Die Staus. Die längsten Staus. Staus ab 3 Kilometern Länge. Und nur ein Stau. Nein, ich korrigiere. Sie hören alle Staus. Staus. Staus. Staus. Staus. Staus. Staus. Staus. Die Staus. 1 Kilometer Stau. 1 Kilometer Stau wegen Markierungsarbeiten. Es geht weiter mit Staus und Behinderungen ab 2 Kilometern Länge. 2 Kilometer Stau. 2 Kilometer Stau. Staus, Staus ab 3 Kilometern Länge. 3 Kilometer Stau wegen zu hoher Verkehrsbelastung. Staus ab 4 Kilometern Länge. A4 Dresden Richtung Gera zwischen Dresden-Altstadt und dem Dreieck Dresden-West. 4 Kilometer Stau wegen Straßengelette. Weiter mit Staus ab 5 Kilometern Länge. 5 Kilometer. 5 Kilometer. 5 Kilometer Stau. Zwischen Scharbeutz und Rathekau 6 Kilometer Stau. Die Staus ab 4 Kilometern, Entschuldigung, ab 7 Kilometern Länge. 7 Kilometer Stau. 8 Kilometer Stau. 9 Kilometer Stau. In beiden Richtungen wegen Stadt, zwischen Stadt Roda und Magdala 10 Kilometer Stau. Mehr als 10 Kilometer Stau. Stau. 13 Kilometer. 15 Kilometer Stau. 16 Kilometer Stau. 16 Kilometer Stau nach einem LKW-Unfall. 20 Kilometer Stau. Stau. 24 Kilometer. 29 Kilometer Stau. 30 Kilometer Stau. Starke Behinderungen wegen widriger Straßenverhältnisse und hängengebliebener LKW. Stau. Stau. Auf einer Strecke von 60 Kilometern. Und noch einmal Vorsicht. In Höhe Vollmerstein. Gefahr durch einen Stein. Stein. Stein. Ein Stein. Gefahr durch einen Stein. Gefahr durch einen großen Stein. Großen Stein. Gefahr durch Steine. Große Steine. Große Steine. Gefahr durch große Steine auf der Fahrbahn. Auf der A28 gefährdet im Bereich zwischen Ahner Meer Straßenglätte den Verkehr. Zwischen Ahner Meer Straßenglätte den Verkehr. Zwischen Ahner Meer Straßenglätte den Verkehr. Und aus der gesamten Bundesrepublik meldet uns die Polizei Straßenglätte. Gemeldet. Gemeldet. Gemeldet. Gemeldet. Glatte Straßen. Straßenglätte. Straßenglätte. Glatteis. Glatte Straßen. Glatteis. Extreme Glätte. Extreme Straßenglätte. Bitte fahren Sie besonders vorsichtig. Bitte, bitte fahren Sie. Bitte fahren Sie entsprechend. Stockend. Stockend. Stockend. Stocken. Stockender Verkehr. Stockender Verkehr. Mehr als 10 Kilometer stockender Verkehr. 12 Kilometer stockend. 13 Kilometer stockend. 12. Nein, 16 Kilometer stockend. 19 Kilometer stockender Verkehr. 20 Kilometer stockend. Mehr als 20 Kilometer stockender Verkehr. 25 Kilometer stockender Verkehr. Außerdem Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht. Gefahr. Gefahr. Gefahr. Gefahr. Zwischen Sonsbeck und Uedem Gefahr durch eine Stoßstange. Stoßstange auf der Fahrbahn. Stoßstange auf dem mittleren Fahrstreifen. Eine Stoßstange. Stoßstange. Stoßstange. Stoßstange. Stoßstange. Stoßstange. Stoßstange. Stoßstange. Stoßstange. Stoßstange. Stoßstange. Gefahr durch Stoßstangenteile auf der Fahrbahn. Zwischen 4 Winden und Neuss-Holzheim besteht Gefahr durch einen Stuhl auf der Fahrbahn. Und im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen stören Sturm, Hagel und starker Regen den Verkehr. Zum Teil sind Fahrbahnen überflutet oder werden durch umgestürzte Bäume blockiert. Ein Hinweis für Bahnreisende. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben den Zugverkehr aufgrund des Sturmes bis auf Weiteres eingestellt. Und hier noch ein Hinweis. Zwischen Willensdorf und Siegen Süd besteht Gefahr durch ein Stützrad auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Styroporblock auf der Fahrbahn. Gefahr durch Styroporplatten. Und ebenfalls, bitte Vorsicht. In Höhe Haiger-Burbach Gefahr durch einen Tankschlauch auf der Fahrbahn. Und Gefahr durch einen Tannenbaum. Tannenbaum. Oh, oh. Tannenbaum. Und Gefahr durch mehrere Tannenbäume auf der Fahrbahn. Zwischen Siegen Süd und Willensdorf befindet sich ein Teppich auf der Fahrbahn. Teppich auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Teppich. Gefahr durch eine Teppichrolle. Zwischen Rees und Haminkeln. Ein Tier auf der Fahrbahn. Tiere auf der Fahrbahn und Tiere auf der Fahrbahn. Zwischen Passau Nord und Eicher vorm Wald. Gefahr durch Tiere. Gefahr durch Tiere. Gefahr durch ein größeres Tier auf der Fahrbahn. Und noch einmal Vorsicht. Gefahr durch ein größeres Tier. Zwischen Dettingen und Altenstadt besteht Gefahr durch ein großes totes Tier auf dem Fahrstreifen. Zwischen Kitzingen, Schwarzach und Rottendorf liegt ein totes Tier. Gefahr durch ein totes Tier auf der mittleren Fahrbahn. Ein totes Tier auf der Fahrbahn. Ein totes totes totes totes totes totes totes totes totes totes totes totes totes totes totes totes totes totes totes Tier auf der Fahrbahn. Die Autobahn 2 Hannover-Dortmund ist zwischen Ostwestfalen-Lippe und Bielefeld-Zentrum nach einem Unfall mit einem Tiertransporter noch etwa bis 21 Uhr gesperrt. Gefahr durch Tierkadaver auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Tierkadaver. Tierkadaver. Durch einen Tierkadaver. Kadaver. Kadaver. Kadaver. Tierkadaver auf dem mittleren und linken Fahrstreifen. Und Gefahr durch einen Tisch auf der rechten Fahrspur. Und Gefahr durch eine Tonne. Zwischen Alpen und Rheinberg liegen Trümmerteile auf der Fahrbahn. Gefahr durch mehrere Tüten und Überflutungsgefahr. Zwischen Fähret Trunstan, Trunstadt und Ortrand. Ortrand wegen Überflutung gesperrt. Gefahr durch überflutete Fahrbahn. Wegen Überflutung weiterhin gesperrt. Und der Verkehr wird über den Seitenstreifen vorbeigeführt. Bitte folgen Sie der Umleitungsbeschilderung. Bitte folgen Sie ab Kreuz Bielefeld den orangenen Pfeilen. Bitte folgen Sie den orangefarbenen Pfeilen. Eine Umleitung ist eingerichtet. Eine Umleitung ist eingerichtet. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Umleitungen sind eingerichtet. Umleitungen sind auch hier ausgeschildert. Eine Umleitung ist eingerichtet. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Umleitungen sind eingerichtet. Umleitung ist hier ausgeschildert. Eingerichtet. Ausgeschildert. Eingerichtet. Eingerichtet. Eingerichtet. Eingerichtet. Eingerichtet. Eine Umleitung ist beschildert. Umleitungen sind eingerichtet. Die Umleitungsstrecken sind ebenfalls überlastet. Ein Unfall. Unfall. Unfall. Unfall. Fall. Fall. Fall. Fall. Fall. Unfallstelle. Unfallstelle. Ungesicherte Unfallstelle. Unfallstelle. Unfallstelle. Unfallstelle. Bitte vorsichtig. Vorsichtig. Gefahr durch eine Unterbodenabdeckung auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Unterlegkeil. Ein Unterlegkeil. Unterlegkeil. Unterlegkeil. Gefahr durch einen Unterlegteil auf der rechten Fahrbahn. Zwischen Greven und Ladbergen liegt ein Verkehrsschild. Gefahr durch ein Verkehrsschild. Verkehrsschild. Verkehrsschild. Gefahr durch Verkehrsschilder. Gefahr durch auf der Fahrbahn liegende Verkehrsschilder. Gefahr durch heruntergefallene Verkehrsschilder. Zwischen Swisttal und Miel ein Verkehrszeichen auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein Verkehrszeichen. Und zwischen Schwalbach, Schwarzenholz und Schwalbach liegt ein toter Vogel auf der linken Spur. Und Gefahr durch eine Vorderachse auf der Fahrbahn. Gefahr durch einen Wagenheber. Gefahr durch einen Wagenheber. Gefahr durch einen Wäschesack. Gefahr durch eine Warnbarke. Eine umgestürzte Warnbarke. Gefahr durch umgefallene Warnbarken. Mehrere Warnbarken auf der Fahrbahn. Zwischen Siegen-Süd und Willensdorf Warnkegel auf der Fahrbahn. Gefahr durch Warnkegel. Gefahr durch eine Warntafel. Eine Warntafel auf der Fahrbahn. Und zwischen Wasserlosen und Hammelburg. Gefahr durch einen Wasserkanister auf der Fahrbahn. Gefahr durch eine Wasserwaage auf der Fahrbahn. Dort läuft Wasser auf die Fahrbahn. Und Vorsicht bitte, auf der A4 Köln Richtung Olpe liegt zwischen Gummersbach und Reichshofberg Neustadt ein Weihnachtsbaum auf der Fahrbahn. Und auch hier noch einmal der Hinweis. Gefahr durch einen Werkzeugkoffer auf der Fahrbahn. Und durch Wildschweine auf der Fahrbahn. Ein Wildschwein auf der Fahrbahn. Gefahr durch mehrere Wildschweine. Bamberg Richtung Schweinfurt. Wildschweine. Gefahr durch eine Rotte Wildschweine. Rotte Wildschweine auf der Fahrbahn. Zwischen der Raststätte Fille und Hürth Gefahr durch ein angefahrenes Wildschwein. Zwischen Marteidenfeld und Raststätte Spessart Gefahr durch ein totes Wildschwein auf der Fahrbahn. Gefahr durch ein totes Wildschwein. In Höhe Dresden, Wilder Mann, Gefahr durch zwei tote Wildschweine. Vorsicht! Vorsicht! Zwischen Hamm und Böhnen besteht Gefahr durch eine komplette Windschutzscheibe auf der linken Fahrspur. Gefahr durch eine Windschutzscheibe. Auf den Autobahnen ist zum Teil nur noch ein eingeschränkter Winterdienst möglich. Bitte fahren Sie entsprechend vorsichtig. Und ebenfalls Gefahr durch eine Wolldecke. Eine Wolldecke auf der linken Spur. Und die letzte Meldung: zwischen Beensberg und Drefrath befinden sich Zementsäcke. Gefahr durch Zementsäcke auf beiden Fahrstreifen. Und die letzte Meldung kommt von der A111. Gefahr durch einen Ziegelstein auf der Fahrbahn. Gefahr durch Ziegelsteine auf der Fahrbahn. Und zum Schluss: zwischen Dillenburg und Herborn West läuft eine Ziege auf der Fahrbahn herum. Und ich hoffe, in der nächsten Stunde kommen wir pannenfrei über die Runden. Allen eine gute Fahrt. Und damit endet die Verkehrslage 2010. Sprecherin war Agnes Pollner, Anja Jatzischer, Anne Esser, Bettina Schulmann, Brigitte Oessling, Franz Lake, Gerd Daas, Helmut Unkelbach, Joachim Eich, Jodokus Krämer, Jürgen Albrecht, Katharina Wolt, Katja Franke, Katrin Degenhardt, Christina Pucciata, Christoph Wittelsbürger, Lars Schmidtke, Liane Dammenhain, Marcel Höfs, Marion Meinke, Martin Schall, Alf Spengler, Reinhard Pede, Richard Hucke, Silvia Sistermanns, Thomas Petzem Korg, Volker Bahnek, Volker Hengst. Und hier noch ein Hinweis: die Redaktion hatte Carsten Schneider. Soweit die Meldungen. Wir brachten die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk. Eine Collage von Carsten Schneider. Do auf der Autobahn. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Radio an, aus dem Lautsprecher klingt es dann.